Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Sie ist die ordinärste, stolzeste, aufregendste, lauteste und immer wieder unvergleichliche Versammlung von Menschen, die von Filmen leben, von guten und schlechten Filmen. Das hat vor genau 10 Jahren die FAZ über die Filmfestspiele in Cannes geschrieben. Doch ob diese ganzen Attribute noch stimmen, noch ist es zu früh für aktuelle Aussagen. Keine Frage, das Festival ändert sich, auch wenn es sich spektakulär gegen Änderungen sträubt. Zum 71. Mal finden die Filmfestspiele in Cannes statt. 21 Filme konkurrieren um die Goldene Palme. Das Filmfestival, so heißt es immer wieder, setze auf Stammgäste, auf Regisseure, die schon einen Namen haben. Und zu ihnen gehört Wim Wenders. Bereits 9 Mal war er in Cannes. Auch in diesem Jahr ist er an die Croisette zurückgekehrt. Und zwar mit seinem Dokumentarfilm Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes. Ein Film, den er als Special Screening heute passend am Sonntag vorgestellt hat. Mit dabei war für uns auch Anke Lewicke. Sie ist aus Cannes zugeschaltet. Frau Lewicke, einen schönen guten Abend. Guten Abend. Wie nähert sich denn Wim Wenders dem 266. Papst der römisch-katholischen Kirche? Also Wim Wenders wurde ja vom Vatikan direkt angesprochen, ob er sich vorstellen könnte, einen Film über den Papst zu machen. Er hat direkt Ja gesagt. Das ist dann eine unabhängige Produktion. Aber er hatte eben die Möglichkeit, in die Archive des Vatikans zu gehen. Und er hatte die Chance, den Papst Franziskus mehrmals ausführlich zu interviewen. Und in diesen Interviews will er sich selbst nicht reden hören. Man sieht ihn auch nicht, sondern der Papst soll direkt zu uns sprechen. Und dieses Verfahren bezeichnet Wenders von Angesicht zu Angesicht. Und der Film zeigt das, was man auch schon ein wenig weiß, dass dieser Papst weltoffener und liberaler ist. Er redet eben über die Flüchtlingspolitik, dass die Länder sich öffnen sollten. Er redet über die Umweltverschmutzung, was wir der Erde antun. Er sagt, dass wir Homosexuelle in die katholische Gemeinschaft aufnehmen sollen. Und dann schlägt Wim Wenders eben einen Bogen zu Franz von Assisi, der auch ein Reformator der Kirche war. Dann sieht man dessen Leben so nachgestellt in Schwarz-Weiß-Bildern, in Stummfilm-Manier. Und es geht eben darum, dass er nach seinen Worten gelebt hat. Dann sieht man wieder Ausschnitte vom Papst auf seinen Reisen. Und dieser Papst, das spürt man schon, das ist kein Bekehrer, der will nicht predigen, aber die Form des Films ist so elegisch, auch die Musik, dass der Film eigentlich letztlich schon auch eine Predigt ist. Wenn Sie den Film so beschreiben, Frau Lewicke, dann klingt durch, dass Sie lieber einen etwas anderen Film gesehen hätten. Was fehlt Ihnen denn daran? Ja, man weiß ja, dass dieser Papst Franziskus wegen seiner liberalen Haltung auch innerhalb der katholischen Kirche auf Widerstände trifft. Und diese Differenzen hätte ich gerne gesehen. Also es gibt da ein ganz visuell spannendes Bild. Der Papst erzählt eben von seinem Leben in Armut. Und dann sieht man die ganzen Kardinäle im Hintergrund da sitzen. Und man fragt sich ja, leben sie denn auch in einer kargen Wohnung? Benutzen sie auch so einen kleinen Wagen wie der Papst? Aber das wird alles nicht Thema. Und in manchen Momenten finde ich eben auch, was Wim Wenders macht, widerspricht eigentlich den Aussagen des Papstes. Also so benutzt Wim Wenders in seinem Kommentar einmal den Begriff, das Wort als Waffe zu benutzen. Das wirkt in diesem Kontext seltsam. Oder man sieht den Papst eben immer wieder im Flugzeug, wie er auf die Erde blickt. Dabei hat man gerade jemanden kennengelernt, der die Menschen und die Welt eben in Augenhöhe begegnen möchte. Und deshalb wirkt diese Perspektive, wo er so von oben auf die Welt guckt, seltsam deplatziert. Mitte Juni kommt dieser Film Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes von Wim Wenders auch also in unsere Kinos. Wir verweilen noch bei den Bildern in Cannes. Frau Lewicke, Cannes setzt auf Stammgäste, doch in diesem Jahr öffnet sich der Wettbewerb auch für Newcomer. Was tut sich denn da? Ja, also eine Newcomerin hier im Wettbewerb ist die Französin Eva Husson. Sie stellte den Film Die Töchter der Sonne vor, um eine Truppe kurdischer Kämpferinnen, die von einer französischen Kriegsreporterin begleitet wird. Ja, und auch der Kinointellektuelle Jean-Luc Godard hat ja seinen neuen Film Das Buch der Bilder hier vorgestellt. Und da musste ich einfach an ein Zitat von ihm denken. Es geht ja nicht darum, Filme, also politische Filme zu machen, sondern den Film politisch. Also, dass man nicht nur einfach ein Thema hat, was politisch ist, sondern auch die Form, darüber muss man nachdenken. Und dieser Film, Die Töchter der Sonne, ist eine banale Bebilderung des Krieges und dessen, was den Frauen von den Islamisten zuvor angetan wurde, bevor sie Kriegerin wurden. Also die ganzen Bilder drücken nie Angst, Unmacht aus. Dazu gibt es dann noch Postkarten, ästhetische Landschaftsaufnahmen, viel zu viel Musik und von einem Festival, wie kann, erwarte ich schon, Bilder im Wettbewerb zu sehen, die überlegt sind, die sich über sich selbst nachdenken und nicht Großaufnahmen von Kriegerinnen, wo ich sehe, dass das Augen-Make-up perfekt ist. In Cannes im Wettbewerb werden auch zwei Filme von Regisseuren gezeigt, die ihr Land nicht verlassen dürfen. Zu Beginn stellte der oppositionelle Russe Kirill Serebrennikov seinen Film über Underground-Musiker vor. Aufgrund juristischer Konflikte steht er Russe ja seit langem unter Hausarrest. Wir haben da mehrfach oft darüber berichtet. Und dann der Iraner Jafar Panahi hat seit mehreren Jahren Berufsverbot und dreht dennoch weiter. Im Wettbewerb in Cannes lief jetzt sein neuester Film, Drei Gesichter. Wovon handelt der Film? Ja, wie immer tritt Jafar Panahi als er selbst auf. Also er bringt seine eigene Geschichte so zusammen mit kleinen fiktiven Episoden. Und wie in seinem Film Taxi zuvor, wo er ja mit den Goldenen Bären auf der Berlinale gewonnen hat, sitzt er die meiste Zeit hinter dem Steuer, beobachtet Land und Leute. Und hier ist die Geschichte, eine bekannte Schauspielerin, die sich auch selbst spielt, bekommt einen Hilferuf von einem jungen Mädchen aus der Provinz. Die möchte eben auch gerne Schauspielerin werden, aber die Familie lässt sie nicht. Deshalb bittet sie um prominente Unterstützung und dann fahren Jafar Panahi und diese Schauspielerin eben in die Provinz. Und das Ganze erinnert schon ein bisschen auch an die Filme von Abbas Kiarostami, der letztes Jahr gestorben ist. Und Jafar Panahi hat auch als dessen Regieassistent angefangen. Und wie Abbas Kiarostami spielt er eben auch mit nicht professionellen Darstellern. Also die ganze Landbevölkerung bringt ihre eigene Realität mit in dem Film, die eigene Sprache, den Sinn für Poesie. Und was so interessant ist, ist eben, dass diese Menschen aus der Stadt auf einmal eine ganz andere Realität kennenlernen in ihrem eigenen Land. Und sie sind überrascht von der Großzügigkeit und sie mögen aber dann wiederum eben nicht das ganze rigide Denken, die Tradition. Aber gleichzeitig gibt es alte, schöne Legenden und die Kamera tritt einfach einen Schritt zurück und zeigt die Widersprüchlichkeit, die Zerrissenheit, aber auch die Schönheit dieses Landes. Jafar Panahi, Drei Gesichter. Frau Lewicke, jetzt mal ein Blick jenseits des Kinos. Gab es denn Bilder, Szenen, die Sie irgendwie bewegt haben jenseits des Kinos? Ja, auf alle Fälle. Und gestern Abend nach der Gala von Jafar Panahis Film war das schon sehr bewegend, weil sein Stuhl leer geblieben ist. Da gab es natürlich Standing Ovations. Und das Festival hat schon versucht, mit den iranischen Autoritäten zu verhandeln, dass er ausreisen darf. Das hat leider nicht geklappt. Und in den sozialen Medien gab es dann Aufnahmen, wie Jafar Panahi sein Team, also seine beiden Darstellerinnen, zum Flughafen nach Teheran bringt. Und jetzt kann man nur hoffen, dass das alles hier gut ausgeht. Man ist natürlich gespannt, wie die Reaktionen im Iran sind, wie es weitergeht, weil er hat ja nun mal Berufsverbot. Aber die positive Resonanz hier im Festival sollte ihm schon Rückhalt geben. Die Filmfestspiele in Cannes. Ein Zwischenbericht über die Aktualitäten vom Wochenende war das von Anke Lewicke, zugeschaltet aus Cannes. Frau Lewicke, Dankeschön. Bitte, tschüss.